Für mich gibt es nur ein Programm. Mehr auf die Kralle für alle. Mensch, Mensch, der weiß einfach, wie man Otto und Anna Normalverbraucher erreicht. Nur zum Klima hat er noch kein einziges Wort verloren. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Das Wetter wird nächstes Jahr auch besser. Davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir schaffen das. Irgendwie. Der Bordstall 2. Ein Hörspiel von Sebastian Büttner. Mit Musik von Die Kassierer. Teil 2. Prost, Jens. Was? Ich hab Prost gesagt. Ah, das wollte ich auch gerade sagen. Prostata Peter, auf die Freiheit und unsere neue Zapfanlage. Okay, sag mal, Jens, wieso machst du dir eigentlich nie dein Hörgerät rein? Ach, das olle Ding juckt mich immer in der Muschel. Außerdem höre ich mit rechts doch wie ein junger Gott. Ich muss nur vorher wissen, dass mich einer anspricht, damit ich mich richtig setzen kann. Naja, man könnte sich auch einfach mal ein neues kaufen. Weißt du, was so ein Mistding kostet? Außerdem ist der einzige Ohrendock hier in der Gegend vor ein paar Wochen zu diesen Gorillas übergelaufen. Das sind keine Gorillas, sondern Gerias. Ist doch am Ende das Gleiche. Haben beide keine Ausweise und hocken im Dschungel. Mann, oh Mann, du bist echt ein Pillerkopf, du. Gut, dass ich nicht dein Spanischlehrer bin. Hör mal, zappst du uns doch was nach? Ich schau mal eben aus der Klingelkiste. Alpaka rennt Schmitz und Markowitz. Hola? Hallo? Spreche ich mit Herrn Markowitz? Hier Schmitz. Was gibt es denn? Mein Name ist Nahles von der SPD. Ich würde gerne Ihren Kompagnon sprechen. Ah, Moment. Jens, Telefon. Die Sozialdemokraten. Was? Wer hat uns verraten? Die SPD. Irgendeine Nahles will ich sprechen. Am Telefon. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Mit dem Ball. Abend. Oh, ich hoffe, ich störe nicht. Bei Ihnen in Bolivien ist ja schon Abend. Wieso? Was ist denn bei Ihnen? 12:05. Aber nur bei uns von der SPD. Hier in Berlin ist ja gerade Nachmittag. Verstehe. Und was kann ich für Sie tun? Naja, vielleicht haben Sie ja die aktuellen Wählerumfragen zur Bundestagswahl mitbekommen. Meine Partei, die SPD, liegt aktuell nur noch bei 4%. Sorry, aber ich mache keine Parteispenden. Keine Sorge, wir wollen keine Spende von Ihnen. Wir suchen eher qualifiziertes Personal. Das ist nichts Neues. Aber was habe ich denn damit zu tun? Naja, also ich habe ein bisschen recherchiert. Dabei bin ich auf Ihren letzten Wahlkampf in Bottrop gestoßen. Das war wirklich sehr inspirierend und volksnah, was Sie da veranstaltet haben. Naja, am Ende hat es nur für ein Unentschieden gereicht. Naja, das ist mehr, als wir uns momentan erträumen können. Herr Markowitz, möchten Sie dieses Jahr als Kanzlerkandidat für die deutsche Sozialdemokratie antreten? Ich? Sind Sie besoffen? Nein, nur leicht beschwipst. Aber das hat eher mit unseren aktuellen Umfragewerten zu tun. Na, dann sollten Sie vielleicht noch etwas mehr trinken. Ich bin in Rente. Und Ihren Laden habe ich sowieso noch nie gewählt. Bitte, Herr Markowitz, kommen Sie auch einfach mal ganz unverbindlich bei uns im Willy-Brandt-Haus vorbei. Wir bezahlen Ihnen auch sämtliche Reisekosten und ein neues Hörgerät. Woher wissen Sie, dass ich ein neues Hörgerät brauche? Naja, sagen wir mal so, noch gehört das Innenministerium ja uns. Was ist nur los? Was ist nur los? Ich spreche gar nicht rückwärts, sondern ihr seid es, die ihr rückwärts sprecht. Herzlich willkommen bei der Botcoin AG. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Holtbrink hier, von der Markowitz-Stiftung. Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ich war gerade in Ihrer App. Was ist denn mit dem Botcoin-Kurs passiert? Machen Sie sich keine Gedanken, der Kurs zieht bestimmt bald wieder an. Was meinen Sie mit bald? Ich habe das ganze Stiftungsvermögen bei Ihnen angelegt. Oh, ich glaube, die Verbindung wird schlechter. Wieso? Ich höre Sie doch noch. Hallo? Sie können doch nicht einfach auflegen. Deutschland ist gut für die Zukunft aufgestellt. Unser Land ist Exportweltmeister. Die Gesamtverschuldung nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Und nie gab es weniger Arbeitslose. Wenn Sie wollen, dass diese erfreuliche Entwicklung weitergeht, dann wählen Sie im September CDU. Denn Stabilität hat bei uns seit einem Vierteljahrhundert den gleichen Namen. Angela Merkel. Okay, ist das uselig hier. Gut, der Flughafen ist immer noch nicht fertig. Ach komm, Peter. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Arschloch. Ist doch spitze, dass die beschmierten Genossen mir ein neues Hörgerät spendieren. Ja, das hättest du aber auch deutlich einfacher haben können. Einfacher vielleicht, aber nicht umsonst. So, jetzt schnappen wir uns erstmal einen lecker Pilsken an der Hotelbar. Hä? Ich dachte, du hast gleich ein Meeting. Das ist doch erst in 2 Stunden. Bis dahin können wir die Spesenrechnung noch ein bisschen nach oben tanken. Ich bin der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Es gibt niemanden, der so viel Party mitgemacht hat. Ich bin der Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Ich bin der Partylöwe, werde niemals satt. Wo bleibt denn dieser Markowitz? Er wollte doch längst hier sein. Ja, vielleicht braucht er im Hotel ja noch was länger auf dem Klo. Der ist doch schon an die 70. Genau deswegen halte ich das Ganze auch für eine ziemliche Schnapsidee. Ich meine, wie sollen wir den Genossen erklären, dass wir mit einem halbtoten Rentner ins Rennen gehen wollen, der noch nicht einmal Mitglied der SPD ist? Ach, Scholzi, wir haben das doch schon 1000 Mal besprochen. Uns würde nach 8 Jahren Kroko keine Sau mehr wählen. Und dieser Markowitz ist so eine Art Donald Trump. Der ist der perfekte Kandidat, um unsere alten Stammwähler zu mobilisieren. Aber was, wenn uns dieser Typ über den Kopf wächst? Keine Sorge, ich hab den im Griff. Ah, ich glaube, da ist Nummer er. Nummer 1. Entschuldigen Sie die Verspätung, Fräulein Nahles. Ich bin auch kurzfristig an der Hotelbar aufgehalten worden. Wo darf ich denn Platz nehmen? Am besten auf dem freien Stuhl. Ah, ja, ist ja auch nur noch einer. Aber man soll ja immer fragen. Ja, danke, dass Sie so kurzfristig nach Berlin kommen konnten, Herr Markowitz. Das hier ist übrigens unser Finanzminister, Genosse Scholz. Hatten Sie vor kurzem nicht noch einen Bart? Das war Herr Schulz. Ich heiße Scholz. Mit O. Okay. Aber jetzt erzählen Sie mal, wie wollen wir das mit meinem Hörgerät eigentlich organisieren? Möchten Sie sich nicht erst mal anhören, welche Strategie wir uns für den Wahlkampf überlegt haben? Ich habe auch eine PowerPoint vorbereitet. Also, wenn das hier länger dauert, dann würde ich gerne vorher noch mal für kleine Genossen. Sie sind doch gerade erst angekommen. Sagen Sie das mal meiner Blase. Ich bin nur das ausführende Organ. Ja, kein Problem, Herr Markowitz. Die Herrentoilette ist im Erdgeschoss, direkt neben der Willy-Brandt-Statue. Alles klar, den kenne ich noch. Bis gleich! Ob ich SPD wähle? Ich dachte, die gehören jetzt zur CDU. Gehen Sie weg. Das letzte Mal, als ich mein Kreuz bei den Genossen gemacht habe, habe ich den Anspruch auf Sozialhilfe verloren. Jetzt muss ich für den Hungerlohn Toiletten putzen. Holtbring, hallo! Guten Tag, Herr Markowitz. Was? Guten Tag, Herr Markowitz. Moment, ich hab Sie am falschen Ohr. Ich muss kurz umgreifen. So, jetzt ist besser. Was gibbelt denn? Haben Sie zu Hause alles im Griff? Ja, so gut wie. Sagen Sie mal, hören Sie gerade Arbeiterlieder? Nee, ich bin Pissen bei der SPD. Aber jetzt bin ich fertig. Sie waren noch vorgestern noch in Bolivien. Ach, ich kriege hier nur ein neues Hörgerät. Aber apropos vorgestern, wann überweisen Sie mir eigentlich meine Pension? Ich wollte hier vor dem Rückflug noch ein bisschen was shoppen. kleines Problem. Wie? Na ja, Sie wollten doch, dass ich für Ihr Stiftungsvermögen eine besser verzinste Anlageform finde. Deswegen habe ich das Stiftungsvermögen auf eine neue Kryptowährung umgeschichtet. Was ist das denn? Vor kurzem war das noch eine unglaublich lukrative Anlage. Aber jetzt steht der Kurs bei kurz über Null. Wollen Sie damit sagen, ich bin pleite? Nicht direkt, aber eigentlich schon. Unsere Zukunft ist ein weites Feld. Im September liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob wir dieses Feld weiter mit Glyphosat bestellen wollen. Mein Name ist Claudia Özdemir. Ich war vor ein paar Jahren noch ein Mann, jetzt bin ich eine Frau. Und wenn Sie mich wählen, wählen Sie eine klimafreundliche, weltoffene Gesellschaft, in der jeder das sein kann, was er sein will. Außer ein Raucher natürlich oder ein Dieselfahrer. Die Farbe unserer Zukunft ist grün. Grün lässt sich mit jeder anderen Farbe gefahrlos kombinieren. Wo bin ich? In Mitte, Meister, im Charité. Aber gut, dass du wieder da bist. Ich hab schon gedacht, du wachst ja nicht mehr auf. Kennen wir uns? Ob du mich kennst, weiß ich nicht. Aber ich kenn dir. Dank dir hatte ich mal den besten Urlaub meines Lebens. Warst du mal mit uns auf Malle? Nee, in Bottrop, bei deinem Wahlkampf. Ich war einer von den Jungs, die du auf deinem Festivalgelände abgefüllt hast. Ich bin übrigens der Angie, wie unsere Frau Kanzlerin, nur mit Bart. Aber jetzt verrat mir doch mal, was du mit dieser Nales zu schaffen hast. Bummst du die oder warum saß die bis vor einer halben Stunde völlig fertig neben deinem Bett? Ach, die will, dass ich Kanzlerkandidat werde. Du? Für die SPD. Echt? Na, das ist ja mal ein Knaller. Lass mal stecken. Ich habe ganz andere Sorgen. Mein Stiftungsleiter hat meine gesamte Altersvorsorge in so eine bescheuerte Internetswährung gesteckt. Na, denn musst du das mit dem Kanzler doch erst recht machen. Wieso? Na, als Kanzler kriegst du doch ein prima Gehalt. Von der Kanzlerrente ganz zu schweigen. Da hast du ausgesorgt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mein Hodensack ist wunderschön, das hat die Welt noch nicht gesehen. Die Haut ist warm und samtweich, schön sieht er aus, mein Intimbereich. Mein Sack ist glatt und kaum behaart, nicht so faltig, rosenzart. Sein Anblick ist auch nicht obszön, er ist perfekt und wunderschön. Hast du schon auf? Ja, das ist schön. Hast du schon mal so einen schönen Hodensack gesehen? Die Hosen auf? Ja, das ist schön. Hast du schon mal so einen schönen Hodensack gesehen? Namen Frau Nahles. Einen schönen Ausblick haben Sie hier draußen. Herr Markowitz, der Arzt meinte doch, dass Sie mindestens noch eine Woche im Krankenhaus bleiben müssen. Ach, wegen so einem kleinen Kreislaufkollaps muss ich ja meine Versicherung nicht noch reicher machen. Außerdem wird es doch höchste Zeit, dass wir das mit der ganzen Wahlkämpferei starten. Ja, heißt das, Sie... Genau, ich kandidiere. Das ist ja fantastisch. Aber nur unter einer Bedingung. Morgen früh kriege ich endlich mein neues Hörgerät. Und ein bisschen Spielgeld brauche ich auch. War ganz schön teuer, hier mit dem Taxi rauszufahren. Natürlich. Alles, was Sie wollen, Herr Markowitz. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sondersendung zur Bundestagswahl. Zu meiner Rechten begrüße ich unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, die auch in diesem Jahr wieder für die CDU ins Rennen gehen wird. Guten Abend, Frau Kreisberger. Guten Abend. Und links von mir sitzt Olaf Scholz, der Fraktionsvorsitzende der SPD und amtierende Bundesfinanzminister. Herr Scholz, in 3 Monaten findet die nächste Bundestagswahl statt und bislang hat die SPD noch keinen Spitzenkandidaten aufgestellt. Glauben Sie, angesichts der aktuellen Wählerumfragen, dass Sie gar keinen Kanzlerkandidaten mehr brauchen? Im Gegenteil, Frau Kreisberger. Ich kann Ihnen bereits heute Abend unseren Kandidaten präsentieren. Aha. Heißt das, Sie können uns jetzt und hier einen Namen nennen? Genau. Unser Kanzlerkandidat heißt Jens Markowitz. Ist das nicht dieser Wurstfabrikant? Berlin. Die SPD hat heute ihren Kanzlerkandidaten bekannt gegeben. His name is Jens Markowitz. Jens Markowitz, il vient de Bottrop. Zuletzt trat Jens Markowitz 2015 als Politiker in Erscheinung, als er versuchte, mit der Hilfe von Freibier und der Einbürgerung von Obdachlosen die Mehrheit im Bottroper Rathaus zu gewinnen. Die letzten Jahre verbrachte Markowitz auf seinem Altersruhesitz in Bolivien, wo er Alpakas züchtete. Well, the question is, will this guy, Jens Markowitz, win the German elections? Von alles! Frau Nahles, für was für eine Politik steht Herr Markowitz überhaupt? Setzt die SPD nur noch auf Freibier und Obdachlose? Nein, jetzt lassen Sie unseren Spitzenkandidaten doch erstmal in Ruhe im politischen Betrieb ankommen. Auf dem kommenden SPD-Sonderparteitag wird sich Herr Markowitz das erste Mal zu unserem Wahlprogramm äußern. Holtbring, hier drüben, in der schwarzen Limo. Ach, hier sind Sie, Herr Markowitz. Guten Morgen. Ich bin so schnell gekommen wie möglich. Was anderes hätte ich auch von Ihnen nicht erwartet, nachdem Sie mich beinahe in die Altersarmut gestürzt hätten. Sind Sie denn sicher, dass das mit Ihrer Kandidatur eine gute Idee ist? Ich meine, Sie haben sich doch noch nie für Bundespolitik interessiert. Und die SPD ist bei der Bevölkerung nur auch nicht unbedingt erste Wahl. Was soll ich denn sonst machen? Wenn ich nicht bald wieder Kohle auf Tasche habe, dann lande ich in irgendeinem Altersheim für Hartz-IV-Empfänger. Olaf. Da bist du ja endlich. In der Fraktion ist die Hölle los. Unsere Familienministerin hat eben sogar mit Rücktritt gedroht. Naja, mit der können wir eh keinen Blumentopf gewinnen. Ja, vielleicht. Aber Frau Merkel hat sich nach der Talkshow auch halb tot gelacht. Und das ganze Netz ist voll mit dieser Karikatur, in der Markowitz die SPD durch den Fleischwolf dreht. Bist du dir wirklich sicher, dass dein Plan funktioniert? Keine Angst, Scholzi. Lass uns lieber mal das Hörgerät für unseren neuen Kanzlerkandidaten besorgen. In der Stille wächst der Dille, wächst der Dille. Was heißt Dille? Der Dilettant. Nebenan mit ihm zusammen wächst der Igno, wächst der Igno. Was heißt Igno? Der Ignorant. Und in jeder größeren City wächst der Kritti, wächst der Kritti. Was heißt Kritti? Der Kritiker. Da sie alle drei nichts können und nichts wissen, nur was wollen. Was kommt raus? Das ist nicht schwer. Und, Herr Markowitz, können Sie mich jetzt besser hören? Moment. So, jetzt ist perfekt. Dann können wir ja jetzt endlich anfangen. Gerne. Ich bin ganz Ohr. Das freut mich, Herr Markowitz. Unsere Agentur hat auch schon ein bisschen was für Sie vorbereitet. Genau. Nach dem ersten Briefing durch Frau Nahles sind wir direkt ins Brainstorming gegangen und haben einige aufmerksamkeitsstarke visuelle USPs entwickelt, mit denen wir Sie bei der anvisierten Target Group als Mann des Volkes positionieren. Als erstes würden wir vorschlagen, dass Sie auf den Wahlplakaten keine Krawatte tragen. Dazu sollten Sie bei Ihren Wahlkampfterminen, so oft es geht, Bratwurst essen. Das ist eine alte sozialdemokratische Tradition. Und die Kinder dürfen Sie natürlich auch nicht vergessen. Vor allem die kleinen Mädchen. Je mehr Sie davon auf den Arm nehmen, desto besser. Das wirkt familienfreundlich und hat einen grandiosen Impact in der Zielgruppe. Wie? Das ist alles? Eine passende Wahlkampfbotschaft werden wir selbstverständlich noch ausarbeiten. Unsere Texter denken da in Richtung Solidarität oder Gemeinschaft. Ach, das ist doch nur Blabla. Wir müssen den Leuten doch irgendwas bieten, das konkret für sie herausspringt, wenn sie mich wählen. Sowas wie freie Parkplätze zum Bleistift oder einen extra Feiertag. Ich möchte Sie in Ihrem politischen Gestaltungswillen ja nicht ausbremsen. Aber erfahrungsgemäß erschweren zu konkrete Forderungen nur die späteren Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Genau. Außerdem gibt das bloß Ärger mit der Presse. Lass mal, Olaf. Vielleicht können wir von unserem neuen Kanzlerkandidaten ja ein bisschen was lernen. Denken Sie ruhig mal weiter, Herr Markowitz. Na, wenn das so ist, würde ich vorschlagen, dass den Luftpumpen hier erstmal einen Scheck ausstellen, damit es nicht später zu Klagen kommt, wenn ich im Wahlkampf tatsächlich mal eine Bratwurst esse. Und den Rest überlege ich mir in Ruhe mit meinen Jungs an der Hotelbar. Heißt das, Sie wollen uns feuern? Hey, hey. Herr Markowitz, jetzt warten Sie doch. Also wir arbeiten eigentlich schon seit 16 Jahren mit Jung von Hirsch zusammen. Und wie lange ist die Merkel schon an der Macht? 16 Jahre? Na sehen Sie. Ich rufe Sie an, wenn die Muse uns geknutscht hat. Bis später. Deutschland braucht Macher. Und eine Politik, die das Machen möglich macht. Mein Name ist Christian Lindner und meine Partei stand schon immer an der Seite derjenigen, die mehr gemacht haben als andere. Fortschritt ist machbar. FDP. Prostata, Prost, wer zuletzt fertig ist, muss die nächste Runde holen. Sollen wir nicht mal besser mit dem Brainstorming anfangen? Wenn ich noch so einen Kräuterschnaps trinke, kann ich nicht mal mehr meinen eigenen Vornamen schreiben. Na und? Ich weiß noch nicht mal, wie Sie mit Vornamen heißen, Holtbrink. Aber wenn Sie die Arbeitswut gepackt hat, können Sie ja schon mal einen ersten Spruch raushauen. So einfach ist das aber leider nicht. Mit dem Wahlkampfmotto müssen wir uns ja vor allem von dem Programm der anderen Parteien abgrenzen. Hier, ich habe das alles heute früh im Zug mal aufgeschrieben. Also, die CDU setzt mit Frau Merkel wie immer auf Kontinuität. Die AfD und die Linke sind gegen alles. Die FDP für den Fortschritt und die Grünen haben mit Claudia Özdemir eine Kandidatin, die sich für Gendergerechtigkeit und Klimaschutz stark macht. Özdemir? Wieso nicht auch dieser Türke aus dem Schwabenland? Genau. Herr Özdemir hat sich am Anfang des Jahres in eine Frau umwandeln lassen. Wieso denn das? Naja, das war eigentlich ein cleverer Schachzug. Die grüne Basis wollte um jeden Preis eine weibliche Spitzenkandidatin aufstellen. Als Mann hätte Cem Özdemir da überhaupt keine Chance gehabt. Diese Eierköpfe machen wohl alles, um an die Macht zu kommen. Wobei, ein paar eigene Brüste würden mir in Bolivien auch einen Haufen Kohle sparen. Kohle ist doch ein gutes Stichwort für euren Wahlkampf. Ich meine, letztendlich brauchen wir doch alle mehr auf die Kralle. Mein Vater hat früher zum Beispiel die SPD... Warte mal, Peter. Fall. Hast du mehr auf die Kralle für alle gesagt? Ja, so ähnlich. Wieso? Das ist doch ein Spitzenmotto. Und Reim tut es sich auch. Genossen, darauf müssen wir einen heben. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dass der Bottropper beinahe Bürgermeister Jens Markowitz in diesem Jahr für die Sozialdemokraten ins Rennen zieht, war für viele Ohren bereits eine ziemliche Überraschung. Doch jetzt hat uns Jens Markowitz erneut überrascht. Denn wie gut informierte Quellen berichten, hat der SPD-Spitzenkandidat vor wenigen Minuten auf der Herrentoilette eines Berliner Luxushotels bereits das Wahlkampfmotto der SPD bekannt gegeben. Wir schalten live zu Gisela Geisel. Einen wunderschönen guten Abend nach Köln. Guten Abend. Und, Frau Geisel, erzählen Sie doch mal, wie lautet das Motto? Nun, im Prinzip ist es eine ganz simple Botschaft. Mehr auf die Kralle für alle. Na, das klingt ja erst einmal nicht schlecht. Nur, warum hat sich Herr Markowitz für die Bekanntgabe dieses Mottos ausgerechnet eine Herrentoilette ausgesucht? Das war, wenn ich richtig informiert bin, wohl gar nicht so beabsichtigt. Angeblich hat Herr Markowitz nicht gewusst, dass es sich bei dem Mann, der neben ihm am Urinal stand, um einen Journalisten des Springer Verlags gehandelt hat. Herr Markowitz, wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Ganz Deutschland lacht sich über uns halb tot. Ach, jetzt regen Sie sich doch nicht auf, Fräulein Nahles. Ich konnte doch nicht ahnen, dass der Dicke alles, was ich ihm vertraulich beim Bissen erzähle, direkt über dieses Gewitter raushaut. Das heißt Twitter. Und der Dicke ist der bekannteste Reporter der Bild-Zeitung. Ja, von mir aus. Aber dafür haben wir jetzt wenigstens ein gutes Programm. Ja, das hoffe ich. Sonst können wir nach der Pressekonferenz morgen direkt wieder einpacken. Mehr auf die Kralle für alle, mehr auf die Kralle für alle. Herr Markowitz, was können wir uns konkret unter Ihrer Wahlbotschaft vorstellen? Ja, ist doch klar. Wer mich wählt, hat am Ende mehr Netto im Brutto. Heißt das, Sie wollen die Steuern senken? Natürlich, sind doch eh schon viel zu viele. Ja, also auf unserem kommenden Sonderparteitag werden wir gemeinsam mit Herrn Markowitz ein konkretes Programm verabschieden, mit dem wir die Bürger finanziell entlasten können. Sie haben also noch gar keinen Plan, wie Sie das Ganze finanzieren wollen? Das habe ich nicht gesagt. Aber wir wollen natürlich, wie immer, erst unsere Hausaufgaben machen. Genau. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Wenn Sie mich wählen, haben Sie am Ende ein paar Hunnis mehr auf der Tasche. Dürfen wir das so zitieren? Klar, wieso denn nicht? Du hast jetzt die Qual, drum sorg für meine Wahl. Ihr braucht doch dieses Mal die ganze Armee mit Moral. Ich habe Anstand im Leib und rede ziemlich verworren. Und wer mich nicht wählt, dem soll die Hand verdorren. Ich will nur eure Stimme schnorren. 1 Live Infos. Die massiven Steuererleichterungen, die SPD-Spitzenkandidat Jens Markowitz den Bürgern für den Wahlkampf versprochen hat, sind in der Bevölkerung auf breite Zustimmung gestoßen. Ich krieg ja eigentlich nur Hartz IV, aber wenn der Markowitz das macht, da könnte ich ja sogar mal wieder nach Malle fahren. Endlich denkt mal jemand an unser Portemonnaie. Meine Stimme hat er sicher. Die Spitzenkandidaten der anderen Parteien nahmen den überraschenden Vorstoß aus dem Willy-Brandt-Haus dagegen sehr unterschiedlich auf. Während der FDP-Vorsitzende Christian Lindner von einer sozialdemokratischen Nebelkerze sprach, die nur dazu diene, die Versäumnisse der SPD im Bereich der Digitalisierung zu verschleiern, bezeichnete Sarah Wagenknecht die von Markowitz ins Spiel gebrachten paar hundert Euro als viel zu wenig. Eine ähnliche Meinung vertrat auch die AfD. Nur Claudia Özdemir begrüßte Markowitz' Vorschlag. Ich weiß zwar nicht, wie Herr Markowitz das finanzieren will, aber wenn die Sparmaßnahmen nicht zu Kürzungen beim Klimaschutz führen, stehen wir Grünen gern zu Gesprächen bereit. Kanzlerin Merkel, die zurzeit nach Washington unterwegs ist, um mit US-Präsident Donald Trump über die von ihm angekündigten neuen Strafzölle zu verhandeln, war bislang für keine Stellungnahme zu erreichen. Frau Dr. Merkel, darf ich Sie kurz stören? Kann man nicht warten, bis wir in Washington gelandet sind? Nun ja, es gibt da ein Problem in Deutschland. Dieser ehemalige Wurstfabrikant hat ihren Bürgern eben eine erhebliche Steuerentlastung versprochen. Ach, solche Luftschlösser baut die SPD doch in jedem Wahlkampf. Das sitzen wir einfach wieder aus. Ich befürchte, diesmal müssen Sie reagieren. Markowitz spricht von ein paar hundert Euro mehr pro Monat. Wie bitte? Wie will er das denn schaffen? Auf die aktuellen Umfrageergebnisse. Prostata. Prostata. Genau. Prostata. Ach, Chapeau, Herr Markowitz. Gestern Nacht hätte ich Ihnen noch am liebsten den Hals umgedreht. Aber bei 32% standen wir schon lange nicht mehr in den Umfragen. Hatte Martin Schulz vor 4 Jahren nicht ganz ähnliche Werte? Also zumindest zu Beginn. Der Finanzminister? Nein, das ist Herr Scholz mit Oh! Oh, er ruft gerade an. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Ja, Olaf, was gibt es? Was es gibt? Ich dachte, du wolltest Markowitz wieder unter Kontrolle bringen. Die Kanzlerin hat mir gerade eine SMS aus Washington geschickt. Sie will, dass ich mich als Finanzminister sofort von diesem bescheuerten Wahlkampfversprechen distanziere. Sonst macht sie mit uns nie wieder eine neue GroKo. Ja, ach, das haben wir vor der letzten GroKo doch auch behauptet. Außerdem habe ich so ein Gefühl, dass wir unsere Frau Kanzlerin vielleicht gar nicht mehr brauchen. Wie meinst du das? Na, du hast die aktuellen Umfrageergebnisse doch gesehen. Wenn dieser verrückte Typ so weitermacht, ist am Ende vielleicht sogar die absolute Mehrheit drin. Mehr auf die Kralle für alle, mehr auf die Kralle für alle. Heute findet in Bad Godesberg bei Bonn der offizielle Wahlkampfauftakt der SPD statt. Unter dem vorab bereits publik gewordenen Motto »Mehr auf die Kralle für alle« wurden die Delegierten vom SPD-Vorstand zusammengerufen, um sich gemeinsam auf die kommenden Wochen einzuschwören. Dabei steht heute besonders die Frage im Fokus, wie sich die von Markowitz angekündigten Steuererleichterungen mit dem bisherigen Kurs der Partei vereinbaren lassen. Liebe Genossen, ich freue mich, dass wir uns endlich mal alle kennenlernen. Bislang kannte ich die SPD vor allem aus dem Fernsehen. Und jetzt stehe ich hier und habe gemeinsam mit euch die Chance, dieses Land in eine bessere Zukunft zu führen. Mit mehr auf der Kralle für alle! Das ist doch Volksverdummung! Genau, wie sollen wir das überhaupt finanzieren? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und wisst ihr was? Ich habe das auch erst nicht gewusst. Aber dann ist mir klar geworden, dass wir einfach nur die Staatsausgaben verringern müssen. Wie soll das gehen? Ja, wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Wir schaffen das Arbeitsamt ab. Das Arbeitsamt abschaffen? Und wenn in Zukunft einer arbeitslos wird, kriegt er sein Geld einfach überwiesen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gestern Abend hat die SPD bei ihrem Sonderparteitag bekannt gegeben, dass sie die Bundesagentur für Arbeit auflösen will. Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Ich begrüße zu meiner Rechten den Vorstandsvorsitzenden der Agentur, Detlef Mehle. Guten Abend, Frau Kreischberger. Und zu meiner Linken Jens Markowitz, den Spitzenkandidaten der SPD. Prost! Und live aus Washington zugeschaltet, unsere amtierende Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel. Guten Abend. Guten Abend. Frau Merkel, unsere Redaktion hat einmal recherchiert. Die reinen Verwaltungsausgaben der Bundesanstalt für Arbeit und der ihr angeschlossenen Jobcenter belaufen sich auf rund 8 Milliarden Euro pro Jahr, die vollständig von den Arbeitnehmern dieses Landes finanziert werden. Wie stehen Sie als noch Koalitionspartnerin der SPD zu dem Vorschlag, diese Summe künftig einzusparen und den Menschen ihre monatliche Unterstützung einfach zu überweisen? Offen gesprochen halte ich das für eine ziemlich populistische Idee. Mhm. Zumal wir doch vor den Hartz-IV-Reformen, für die ich der SPD übrigens sehr dankbar bin, gesehen haben, was geschieht, wenn Arbeitslose ihre Leistungen bedingungslos erhalten. Viele würden sich doch gar nicht mehr um einen neuen Job bemühen. Genau, fördern und fordern. Das ist unser Prinzip. Alles andere führt nur wieder zu Leistungsmissbrauch und steigenden Empfängerquoten. Mhm. Und wie sehen Sie das, Herr Markowitz? Ach, das ist doch Quatsch mit Soße. Ich hatte früher eine Wurstfabrik. Und die einzigen Leute, die mir die Brataugen vom Amt vorbeigeschickt haben, das waren so ein paar arme Würstchen, die eigentlich ganz was anderes gelernt hatten. Warum soll man die zwingen, am Schweineschlachtplatz zu stehen, wenn sie keinen Bock drauf haben? Da hab ich als Unternehmer auch nichts von. Das ist vielleicht ein Einzelfall, aber im Großen Ganzen... Ach, jetzt kommen Sie mir doch nicht wieder mit dem Großen Ganzen. Ihr Eierköppe, habt doch selbst noch nie gearbeitet. Euch Sesselfurzer braucht kein Mensch, genauso wenig wie die Deppen vom Finanzamt oder all die ganzen anderen Trottel, die uns bloß auf unsere Kosten piesacken. Danke, danke. Moment, Herr Markowitz, da muss ich nachhaken. Haben Sie gerade gesagt, dass Sie die Finanzverwaltung auch abschaffen wollen? Markowitz in der Talkshow von Sandra Kreischberger bekannt gegeben hatte, dass er neben der Bundesagentur für Arbeit auch die Finanzverwaltung nahezu komplett abschaffen will, wurde er beim Auftakt seiner bundesweiten Wahlkampftournee in Sachsen-Anhalt von zahlreichen Bürgern frenetisch gefeiert. Und auch bei euch in Halle gibt's mehr auf die Kralle für alle! Drei Monate läuft die Wahlkampftour von Jens Markowitz mittlerweile. Und bis jetzt haben fast 10 Millionen Bürger die Auftritte des sogenannten Menschenkanzlers in der gesamten Republik besucht. Damit zählt Markowitz zu den erfolgreichsten Live-Acts des Jahres. Endlich macht mal einer Schluss mit dieser verdammten Bürokratie! Ja, der versteht was von Finanzen! Zum Abschluss seiner Wahlkampftour wird Jens Markowitz morgen früh in Bayern erwartet. wo sich die SPD bislang noch nie gegen die Unionsparteien durchsetzen konnte. Doch selbst hier, im tiefen Süden der Republik, scheint sich die Bevölkerung auf den ungewöhnlichen Spitzenkandidaten zu freuen. Ja, mei, ich bin ein Bayern-Fan. Wenn der Markowitz die Bettbrunze vom Finanzamt auf die Straßen setzt, die uns alle den ganzen Ärger einbrockt haben, will sogar ich die Sozen. Im aktuellen Bundestrend zur Wahl liegt Jens Markowitz mittlerweile bei about 45%. Solche Werte hatte die SPD noch nicht einmal zu Zeiten von Willy Brandt. Für Angela Merkel brechen jedenfalls schwere Zeiten. Du hast jetzt die Qual, drum sag mir meine Wahl. Wir brauchen doch dieses Mal den Kanzler mit Moral. Ich habe Anstand im Leib und rede ziemlich verworren. Und wer mich nicht wählt, dem soll die Hand verdorren. Ich will nur eure Stimmen schnurren. Nabend, Olaf. Hast du die aktuellen Umfrageergebnisse gesehen? Ja, schon verrückt, wie die Leute auf diesen Bullshit anspringen. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Der Typ funktioniert wie Donald Trump. Gestern in Frankfurt haben die den gefeiert wie einen Propheten. Der weiß einfach, was die Leute hören wollen. Apropos hören. Hast du das letzte Protokoll von unserem Mann im Ohr gelesen? Lass uns später darüber reden. Markowitz kommt gerade vom Klo zurück. Alles klar. Bis später. Na, Herr Markowitz, können wir jetzt weiterfahren? Leider nicht. Ich brauche von Ihnen ein bisschen Kleingeld. Da steht so ein bescheuertes Drehkreuz vor der Keramik. Guten Abend, Frau Özdemir. Frau Dr. Merkel, ich dachte, Sie sind in Melbourne. Ah ja, ich dachte, es wäre vielleicht mal an der Zeit, dass wir uns ganz unverbindlich so von Frau zu Frau über mögliche Optionen für die nächste Legislaturperiode austauschen. Und dafür kommen Sie extra zu uns in die Parteizentrale? Ist ja nicht so weit vom Kanzleramt. Oh, stimmt. Aber ich muss Sie leider enttäuschen. Schwarz-Grün steht bei uns derzeit nicht so hoch im Kurs. Wollen Sie sich da tatsächlich schon hundertprozentig festlegen? Hundertprozentig ist ein großes Wort. Aber die Umfrageergebnisse von Herrn Markowitz sind natürlich beeindruckend. Na ja, das muss ja nicht so bleiben. Wir haben nämlich etwas entdeckt, das wir den Bürgern nicht verschweigen sollten. Was meinen Sie? Morgen Häuptling. Haben Sie schon meine Abschlussrede für die Bayern fertig? Ja. Habe ich gestern Nacht im Bus fertiggestellt. Ist aber im Prinzip der gleiche Text wie immer. Erst reden Sie über die enormen Kosten, die für die Arbeitsagentur und die Finanzverwaltung anfallen. Dann kommen Sie zu den Steuererleichterungen. Klasse, Häuptling. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, im Prinzip. Nein! Was ist los? Guten Morgen, Frau Dr. Merkel. Vielen Dank, dass Sie sich trotz Ihrer internationalen Verpflichtungen für dieses Interview Zeit genommen haben. Ja, guten Morgen. Wie heute früh bekannt geworden ist, haben Sie sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen? Genau. Wir von der Union gehen für die kommende Wahl ein Bündnis der Vernunft mit der FDP, den Grünen und der Linken ein. Aber wie passt das programmatisch zusammen? Allein zwischen Ihrer Schwesterpartei, der CSU und der Linken, liegen doch politisch ganze Welten, wenn nicht sogar das ganze Universum. Das mag sein, doch bei der anstehenden Bundestagswahl geht es weniger um jene Punkte, die uns trennen, als um das, was uns als verantwortungsbewusste Demokraten verbindet. Und was ist das? Nun, die SPD hat einen Kandidaten aufgestellt, der den Wohlstand und den sozialen Frieden der Bundesrepublik in einem Maße gefährdet, den ich als erste Bürgerin dieses Landes genauso wenig tolerieren kann wie meine Mitstreiter aus den anderen Parteien. Aber bei den Bürgern kommen die von Markowitz geplanten Sparmaßnahmen doch bislang ziemlich gut an. Das kann ich verstehen. Nur sollten wir uns alle die Frage stellen, ob ein Herr Markowitz überhaupt die Kompetenz besitzt, die komplexe Haushaltsstruktur einer erfolgreichen Exportnation wie der Bundesrepublik einschätzen. Was wollen Sie damit sagen? Unseren Informationen zufolge steht die Bott-Markowitz-Stiftung, über die Herr Markowitz seine Altersvorsorge bezieht, kurz vor der Insolvenz. Wenn wir so jemanden unseren Bundeshaushalt anvertrauen, ist die schwarze Null Geschichte. Scheiße! Jetzt beruhigen Sie sich doch mal, Fräulein Nahles. Ich konnte doch nicht ahnen, dass meine persönlichen Finanzprobleme für die Wahl eine Rolle spielen. Herrgott, noch mal, ist doch logisch, dass sie unsere Konkurrenz auf mögliche Schwachstellen durchleuchtet. Was ist denn überhaupt mit Ihrem ganzen Vermögen passiert? Sie hatten doch vor ein paar Wochen noch über 4 Millionen auf Ihrem Stiftungskonto. Woher wissen Sie das? Wir haben Sie natürlich auch durchleuchtet. Sonst hätte ich Sie doch niemals als Kandidaten empfohlen. Sie haben Spione auf mich angesetzt. Spione? In was für einer Zeit leben Sie eigentlich? Den Wahlkampfabschluss hier in Bayern können wir jetzt jedenfalls vergessen. Einem Pleitegeier wie Ihnen nimmt doch niemand ab, dass er die Finanzlage der Bürger verbessern kann. Aber wenn ich Kanzler bin, kriege ich doch wieder ein Gehalt. Deswegen mache ich die Wahl doch überhaupt erst mit. Und das erzählen Sie mir erst jetzt? Sie haben ja vorher nie gefragt. Ach, scheiße, das ist Olaf. Ja? Andrea, ich muss dich bitten, sofort zurück nach Berlin zu kommen. Ich war ein Spinner. Berlin. Nachdem die Sozialdemokraten in den letzten Wochen nahezu astronomische Umfragewerte erklommen haben, steht die SPD nun, wenige Tage vor der Bundestagswahl, wieder einmal vor den Trümmern einer völlig verfehlten Personalpolitik. Ich dachte ja eigentlich, dass der Herr Markowitz ein erfolgreicher Unternehmer ist, der was von Bürokratieabbau versteht. Aber jetzt wähle ich lieber wieder Frau Merkel. Da weiß man wenigstens, was man hat. Christian Lindner von der FDP, der im Schattenkabinett von Kanzlerin Merkel den Posten des Finanzministers übernehmen soll, nannte Jens Markowitz bei seinem Wahlkampfabschluss in Düsseldorf einen gefährlichen Scharlatan. Auch Claudia Özdemir, die lange Zeit mit einer rot-grünen Koalition geliebäugelt hatte, warnte die Wähler vor der SPD. Dieses Bündnis der Vernunft ist wirklich eine gute Idee. Da kriegen wir als Wähler von allem ein bisschen. Wie bei einem Strauß Blumen. Die SPD hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen, die Angela Merkel gegenüber Herrn Markowitz erhoben hat, geäußert. Doch Beobachter im politischen Berlin rechnen damit, dass der insolvente ehemalige Wurstfabrikant seinen Rücktritt auf der für morgen einberufenen Pressekonferenz bekannt gibt. Und nun zum Wetter. Frau Bundeskanzlerin, gute Nachrichten. Wir liegen in den Umfragen wieder bei knapp 40%. Und die Sozialdemokraten? Am Boden. Im Prinzip können wir uns nach der Wahl unseren Koalitionspartner wieder aussuchen. Perfekt. Aber lassen Sie uns dieses Bündnis der Vernunft trotzdem nicht vorschnell auflösen. Sonst beginnen die anderen Parteien noch gegen uns zu schießen. Und dann müssten wir das erste Mal wirklich Wahlkampf machen. Keine Sorge, Frau Dr. Merkel. Gelernt ist schließlich gelernt. Ist ja auch zu putzig, dabei zuzusehen, wie sehr die sich alle auf ihre Ministerposten freuen. Frau Wagenknecht hat sie in ihrem gestrigen Interview mit der SZ sogar das erste Mal gelobt. Ja, schon fast langweilig, wie einfach das immer geht. Du verpasst deinen Bus. Deine Freundin macht Schluss. Hättest du mir ruhig mal eher erzählen können, dass du pleite bist. Ach, ich hab geglaubt, dass ich das mit diesem Wahlkampf wieder in den Griff kriege. Naja, unsere Alpakas müssen wir auf jeden Fall jetzt notschlachten. Mit meiner Rente alleine kriegen wir die Rentsch nicht gestimmt. Ja, am liebsten würde ich mich direkt mitschlachten lassen. Aber da hat ja schon die Presse für mich übernommen. Naja, wenigstens hast du dein neues Hörgerät noch. Oder musst du das nach deinem Rücktritt morgen wieder zurückgeben? Keine Ahnung. Ist auch egal. Auf mich wartet doch eh nur noch das Altersheim. Wieso hast du überhaupt zugelassen, dass der Holbring deine ganzen Kohlen in so einen Hubbuch investiert? Ach, ich wollte halt, dass der ein bisschen Musik in meine Finanzen bringt. So blöd sind diese Botcoins doch eigentlich auch gar nicht. Der Holbring, der hat mir das mal neulich erklärt. Je mehr Leute einsteigen, desto höher geht der Kurs. Ja, nur dass eben keiner eingestiegen ist. Ja, leider. Wobei, warte mal. Erinnerst du dich noch an dieses bekloppte Parteienfinanzierungsgesetz, über das wir uns in der Halbzeitpause von der letzten WM aufgeregt haben? Ey, wie kommst du denn jetzt da drauf? Erklär ich dir später, Peter. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Holtbrink, sind Sie noch da? Ihr Häuptling geht gerade draußen im Berliner Regen spazieren. Aber die Idee, die Sie eben an der Bar hatten, ist wirklich nicht schlecht. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wie? Woher wissen Sie das? Lassen Sie uns am besten auf Ihrer Suite weiterreden. So, jetzt mal Butter bei Fische. Wer sind Sie und woher wissen Sie von meiner Idee? Weil ich die ganze Zeit an Ihrem Ohr war. Ihr neues Hörgerät ist verwanzt. Wie? Wieso denn das? Frau Nahles hat mich engagiert. Ich sollte Sie bis zur Wahl überwachen. Nur leider haben Sie, seit ich Ihnen zuhöre, mit niemandem über Ihre Finanzen gesprochen. Sonst hätten die darauf noch reagieren können, bevor die Konkurrenz zugeschlagen hat. Also haben die doch Spione auf mich angesetzt? Naja, die Überwachung ist eigentlich nur ein kleiner Teil von meinem Job gewesen. Wenn Sie die Wahl gewonnen hätten, hätte ich Sie noch am Wahlabend über den Haufen geschossen. Was? Na, haben Sie Spaßvogel etwa geglaubt, dass Frau Nahles Sie 4 Jahre lang den Kanzler spielen lässt? Sie sollten einfach nur die Stimmen holen, weil die SPD nach 8 Jahren GroKo sonst kein Mensch mehr gewählt hätte. Aber das ist doch völlig bekloppt. Nee, das ist Politik. Nach dem Attentat hätte die Nahles für Sie übernommen. Mit dem Scholz als Außenminister. Sie können sich also freuen, dass Frau Merkel Sie gestoppt hat. Für mich ist die ganze Geschichte nur leider nicht so optimal gelaufen. Das Attentat wäre ziemlich gut entlohnt worden. Wie viel hätten Sie denn dafür gekriegt? 500.000, plus Spesen. Aber vielleicht können wir das ganze Jahr trotzdem noch zu einem guten Ende führen. Ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich an die ganzen hämischen Fratzen morgen denke. Ja, der Lindner, der hat eben sogar einen Nachruf auf die SPD getwittert. Wenigstens können wir alles auf diesen Markowitz schieben. Ach, wenn man vom Teufel spricht. So, was wollen Sie noch, Herr Markowitz? Ich hab Ihnen doch schon erklärt, dass Sie für die SPD nicht mehr zu halten sind. Ich glaube, da täuschen Sie sich, Fräulein Nahles. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich die Wahl doch noch gewinnen kann. Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt? Nee, aber ich soll Ihnen schöne Grüße von Frank Tschaikowski ausrichten. Der steht nämlich gerade neben mir. Wie bitte? Keine Sorge. Dass Sie mich um die Ecke bringen wollten, bleibt unser schmutziges Geheimnis. Also jedenfalls, wenn Sie sich auf den Deal einlassen, den ich Ihnen vorschlagen möchte. Was für ein Deal? Ich möchte, dass Sie heute Nacht noch das gesamte Parteivermögen der SPD in Botcoins investieren. Das sind über 400 Millionen Euro! Ja, das habe ich auch im Internet gelesen. Aber nach Ihrem Investment sind es ein paar Milliarden. Und dann haben Sie als Parteivorsitzenden perfekten Abgang. Ich soll zurücktreten? Sie können natürlich auch in den Knast gehen. Soweit ich weiß, verstehen die Richter bei Anstiftung zum Mord allerdings keinen Spaß. Das bringt Ihnen mindestens 10 Jahre in irgendeinem Knast in der Eifel. Das ist Erpressung, Herr Markowitz. Nee, große Politik. In wenigen Minuten eröffnen die Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus ihre Pressekonferenz zu den Vorwürfen, die Angela Merkel gegenüber ihrem SPD-Spitzenkandidaten Jens Markowitz erhoben hat. Dabei wird erwartet, dass Jens Markowitz heute, nur einen Tag vor der Bundestagswahl, seinen Rücktritt bekannt gibt. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie hier alle zu meiner kleinen Pressekonferenz erschienen sind. Doch, wenn Sie jetzt erwarten, dass ich hier vor Ihnen zu Kreuze krieche, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin nämlich gar nicht pleite, im Gegenteil. Können Sie das beweisen? Natürlich. Ich habe auf der Webseite der SPD gerade meinen Kontostand veröffentlicht. Sie sind ja wieder Millionär. Genau. Seit heute Nacht sogar mehrfacher Millionär. Und jetzt? Da draußen gibt es doch einen Haufen guter Typen, die sich schon mal verzockt haben. Sind das deswegen schlechte Menschen? Ich meine, in diesem bescheuerten Wahlkampf hier versuchen doch alle Kandidaten den Leuten weiszumachen, dass sie perfekt sind und nie einen Fehler machen. Aber so einer bin ich nicht. Ich bin Schalker. Bei uns in der Kurve stehen eine Menge armer Würstchen, die nichts auf der Tasche haben und für ein paar Mark 50 jobben gehen. Aber dürfen die Jungs deswegen nicht Kanzler werden? Ich will jedenfalls morgen nicht euer Kanzler werden, wenn ihr mich nur wählt, weil ich ein paar Millionen auf der Bank habe. Dann gehe ich lieber zurück in den Dschungel und guck mir meine Alpakas beim Grasen zu. Aber wenn ihr einen Kanzler wollt, der immer ehrlich seine Meinung sagt und keine falschen Spielchen spielt, nur um an der Macht zu bleiben, so wie die ganzen verlogenen Eierköpfe hier, dann bin ich gerne für die nächsten 4 Jahre euer Mann. Dies ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Sondersendung zur Bundestagswahl. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Wahllokale sind geschlossen. Die letzten Stimmen werden noch bis morgen früh ausgezählt. Doch mittlerweile lässt sich klar erkennen, dass die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Jens Markowitz mit einem nahezu sicheren Wahlergebnis von über 40% als Sieger aus dieser Wahlnacht hervorgehen. Sie liegen momentan rund 15 Prozentpunkte vor Angela Merkels CDU. Klar habe ich den Markowitz gewählt. Seine Rede hat mir echt aus dem Herzen gesprochen. Endlich gehört die SPD wieder uns. Ich bin zwar BVB-Fan, aber ich habe lieber einen Schalke an der Macht als die Eierköpfe, die uns bislang regiert haben. Vertraute aus dem Umfeld der Bundeskanzlerin gehen davon aus, dass Frau Dr. Merkel noch heute Nacht, nach über 16 Jahren im Amt, ihren Rückzug aus der aktiven Politik erklärt. Nach Andrea Nahles, die einen Abend vor der Wahl überraschend ihren Rücktritt von ihren SPD-Parteiämtern bekannt gegeben hat, kündigte nun auch Olaf Scholz an, dass er für die nächste Legislaturperiode nicht als Fraktionsvorsitzender zur Verfügung steht. In der SPD beginnt mit Jens Markowitz heute eine andere Zeitrechnung. Da ist es doch selbstverständlich, dass wir von der alten Garde nun Platz machen, um unserem kommenden Kanzler den maximalen Gestaltungsspielraum einzuräumen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Stefan Holtbrink, der Jens Markowitz während seines Wahlkampfes als Berater unterstützt hat, den Fraktionsvorsitz von Olaf Scholz übernehmen wird. So, Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Jetzt sind wir in Berlin. Und ab morgen machen wir mal richtig einen los. Der Putsch Teil 2, ein Hörspiel von Sebastian Büttner. Mit Wolfgang Wendland als Jens Markowitz und Musik von Die Kassierer. Mischung und Sounddesign Dario Albietz, Regie Matthias Kapohl, Dramaturgie Nathalie Jalis. Es sprachen Andrea Nahles, Susanne Petzold, Olaf Scholz, Enno Kalisch, Angela Merkel, Maria Grund-Scholer, Peter Schmitz, Stefan Schleb, Stefan Holtbrink, Patrick Joswig. In weiteren Rollen Daniel Berger, Caro, Kai Du, Vicky Du, Fischli, Bianca Hauder, Torben Kessler, Silke Lindehaus, Matthias Lühn, Mitch Maestro, Nikolai Sonnenscheiße, Kirsten Rollicke, Jörn Schaar, Tanja Schleif, Michael Witte, Johannes Wolf und Schülerinnen der Schauspielschule Der Keller Köln. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Scheiße war das. Ja, das war scheiße. Menschenkanzler.